Und da wird es wahr, das kleine Wunder. Hier ist noch einmal Eldoradio. Nach 26 Jahren Abwesenheit aus dem Äther sind wir heute zu Gast auf 88.4 hier bei 30 Jahre Radio 100, wobei es 26 Jahre davon gar nicht gegeben hat. Aber egal, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Deshalb hier noch einmal Eldoradium in voller Bude. Das Columbia-Theater ist total voll. Ihr hört es im Hintergrund hier. Schwirren lauter Homosexuelle, drücken sich hier an die Scheiben des gläsernen Studios. Und mit mir im Studio sind Andrea Winter und natürlich Giselle Apricot, die kleine alte Radiotunte. Und wir haben noch einen Special Guest. Thomas Bayer-Merkert, einer der Opas von Eldoradio. Du bist auch gleich unser erster Studiogast, aber wir hören erstmal ein bisschen Musik, um warm zu werden. You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she know just how to shock you, electrify and rock you? Does she inject you, seduce you and affect you like the way I do? Like the way I do. Can I survive all the implications? Even if I tried, could you be less than an addiction? Don't you think I know? There's so many others who would beg, steal, and lie, and fight, kill, and die just to hold you. Just how to shock you, electric. mit dem Lesben-Klassiker aller Zeiten haben wir angefangen, Eldoradio mit Melissa Etheridge. Wobei mit den Lesben hat es gar nicht angefangen bei Eldoradio, sondern mit den schwulen Jungs, unter anderem mit dem Thomas, der hier sitzt. Was war denn der allererste Tag bei Eldoradio, erinnerst du dich noch? Das muss 1985 gewesen sein, oder? Also, du, den allerersten Tag, das weiß ich nicht mehr. Ich kann dir die Vorgeschichte eigentlich erzählen. Es war ja damals in West-Berlin für schwule Männer so eine bedrohliche Atmosphäre. Da kam eine unbekannte Krankheit aus den USA und man überlegte, was tut man, und ich ging dann auch in eine Gruppe in der Schulenberatung Hollmannstraße, wo dann diskutiert wurde, wie man dem begegnen könnte als schwule Männer. Und man darf nicht vergessen, damals sollten dann später Positive in Lager gesperrt werden und da gab es also Gesprächsbedarf. Und die Diskussionen wurden aber immer medizinischer und medizinischer. Und ich hatte so das Gefühl, dass als damals Publizistikstudent konnte ich da nicht mithalten. Und dachte, mein Ding wäre eher, dem Ganzen eine Stimme zu geben. Eine politische Stimme, dass man da einfach auch mal schreien kann. Und es kam dann in meiner Nachbarschaft, damals wohnten im Wedding 17 schwule Männer um einen Hinterhof. Kann man sich vorstellen, wie das zuging. In Wedding. In Wedding, wow. In der Rosa Luxemburg. Passt, und wir ja. Hockten dann zusammen und es dockten immer mehr an. Also wir waren natürlich sehr unterschiedlich auch. Und da war so ein Technikfreak dabei und der schleppte andere Technikfreaks herbei. Und dann kam die Idee, Mensch, wir könnten uns da beteiligen. Da gibt es so ein Ding, so ein Sammelradio, und wollen wir nicht einen schwulen Sender machen? Und dann schrien wir natürlich Hurra. Und haben uns dann da eingeklinkt. Das war zwar nicht so, wie wir die Fantasie gehabt hätten, wir senden rund um die Uhr, aber ein Stückchen war das schon. Und dann waren wir irgendwann auf Kabel in einem Studio vom Roseneck, wo wir immer hinfuhren, und dann ging das los. Hör 1 hieß dieser merkwürdige Sender, wo wir praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ich kam dann 1986 dazu, ne, als zweite Lesbe, ihr wart ja damals eine reine Schwulengruppe, und wir haben da praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kabel gesendet. Es war ein bisschen frustrierend, ne? Ach, es war aber lustig. Also, wir hatten manche Sendungen, ich erinnere mich an die Tropical Night, ja? Drehen Sie die Heizung hoch und entwickeln Sie ein tropisches Gefühl. War ungefähr um diese Jahreszeit. Und dann haben wir während der Sendung Kokosnüsse aufgesägt. Das ging so ganz langsam. Irgendwann, was auch typisch für Eldoradio war, man muss sich vorstellen, wir saßen um den Tisch mit Mikrofonen und dann war das Studio hinter einer Glastür, wo die Jungs saßen, die Platten auflegten. Und plötzlich flogen da immer so LPs hin und her, ausgerechnet während der für 30 Sekunden angesetzten Trommeln aus Obervolta. Nun trommelt es 10 Minuten aus Obervolta, die Hörer verstanden nicht warum und die drin stritten sich irgendwie ohne Ende. Gott sei Dank haben wir es dann hingekriegt und dann ging es irgendwie weiter. Am 1. März 1987 ging Radio 100 auf Sendung. Am 8. März war die erste Eldoradio-Sendung bei Radio 100, und die Schwulen haben sich nicht lumpen lassen und haben tatsächlich, natürlich unter starkem Einfluss von mir und Angela, damals den zwei Lesben, den Schwerpunkt Internationaler Frauentag gleich in der ersten Sendung gemacht. Wie hast du das empfunden, den Sendestart damals bei Radio 100? Das war ja dann alles plötzlich anders und dann machten auch immer mehr Lesben mit. Wie war das für dich damals? Das war wunderbar, weil man konnte ja auch nach Ost-Berlin senden. Ja. Und dann haben wir unsere Späße auch ein bisschen weiter ausgedehnt. War ja mal 1987 war ja mal Königin Elisabeth denkwürdigerweise im Studio noch erschienen und hatte mit unserer Putzfrau Schnittmischterle getauscht. Und jetzt zu der Putzfrau kommen wir gleich. Jetzt konnte man ja Margot Honecker ansprechen. Ja? Das war also so, Frau Honecker, ne? Sie hat leider nie reagiert. Komisch. Was würdest du sagen, war eigentlich die wichtigste Botschaft von Eldoradio? Also du hast ja schon gesagt, AIDS natürlich, klar, es gab ganz wenig Info, Ost-Berlin. Es war sehr lustig, es ging gar nicht so verkrampft politisch zu, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher sehr lustig und sehr unverkrampft. Was würdest du sagen, war eigentlich so der Kern, das Wichtigste von Eldoradio? Ich glaube, wir haben schon manchmal Politikern auch überraschenderweise auf den Zahn gefüllt und nachgebohrt. Kann ich mich erinnern. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, und das ist bis heute Thema, finde ich eigentlich sehr ergreifend. Wir machten eine Sendung Männer um die 30 und haben einen dazugeladen, der 20 war und einer, der damals 40 war. Und der 40-Jährige berichtete eben von seinen Knasterfahrungen, wie er als 17-Jähriger wegen Homosexualität eingebuchtet war und wie das war. Mhm. Und diese Thematik haben wir bis heute, die Männer sind bis heute nicht entschädigt worden. Und wie gesagt, wenn ich daran denke, finde ich es immer noch sehr ergreifend. Ja. Das könnten wir eigentlich wieder gebrauchen, oder? Ja, um die Diskussion mal anzuschieben. Genau, Thomas, soweit erstmal in den Erinnerungen. Wir haben gleich noch eine andere Persönlichkeit hier zu Gast, die Eldoradio Putzfrau. Aber bis dahin spielen wir erstmal noch einen absoluten Homo-Hit. Broken a lie, all my feelings denied. Olle Homo-Musik und Olle Homosexuelle sitzen hier bei Eldoradio einmalig nochmal zu Gast anlässlich von 30 Jahre Radio 100. Hier zu Gast auf 88,4 Eldoradio, das legendäre schwul-lesbische Programm, was es bei Radio 100 gab. Und es ist so ein bisschen so eine Art Klassentreffen hier im Gläsernen Studio im Columbia-Theater. Sind ganz viele Menschen, die früher mal bei Eldoradio gearbeitet haben, die sitzen hier vorne in so einer Art Café-Lounge und gucken uns hier im Studio zu. Die passen gar nicht alle rein. Vielleicht holen wir ein paar später noch rein. Mit mir sitzen immer noch Andrea Winter und Giselle Dapricot. Sagt mal ihr beiden, ihr wart ja bei dieser Hör-1-Zeit im Kabel nicht dabei. Ihr seid erst bei Radio 100 dazugekommen. Erinnert ihr euch noch an unsere ganz spezielle Putzfrau? Ich habe sie leider nie kennengelernt. Ich habe diesen Radiosender gleich schmutzig kennengelernt, also nicht poliert, sondern meine Hausstauballergie hat sich gefreut. Jedes Mal, wenn ich die Potsdamer Straße 131 betrat, bekam ich Niesattacken. Also die Putzfrau hat gefehlt. Andrea, kennst du noch die Putzfrau? Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber ich bin jetzt sehr froh, dass es doch eine schwäbische Putzfrau war, keine polnische. Die schwäbische Kehrwoche ist ja auch sehr berühmt und ich glaube, Eldoradio hat es nicht geschadet. Also das Radio 100 Studio sah schlimm aus nach ihrem Weggang. Vorher war alles blitzeblank. Wir freuen uns sehr. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, Karlene Erscher aus Schwaben hierher zu bringen, zurück ins Eldoradio Studio. Hier ist sie, die legendäre Eldoradio Putzfrau Karlene. Ach Gott, die hat mich so gefreut, als ich das Kärtle gekommen ist. Und da kam ich, dass ich jetzt eingeladen bin, von Großklappich hier nach Berlin. Und da habe ich mir gerade mal erinnert, wie schön es gewesen ist. Aber es ist, muss man ja sagen, das Studio war ein Dreckloch. Und da habe ich immer putzt und mit meinem Feudel geschwungen und konnte mich aber davon ja nicht ganz ernähren. Ich hatte nur andere Putzstellen. Es gab dann so eine Herrenbar am Eck, die hatte so Gitterstäbe. Das sah aus wie so Gefängnis. Da musste immer die Gitterstäbe polieren. Aber es war schwierig, weil für ältere Damen waren die Türen immer so schwer zu öffnen. Und in einer anderen Herrenbar, da war da ein sogenannter Darkroom, was immer das sein mag. Der war so im Keller und da habe ich immer schon gesagt, warum bauen die da kein Lift, da Treppenlift? Nein. Den Weg für Freiheit und Abenteuer, auch für ältere Menschen. Aber das haben sie bis heute nicht gemacht. Die hat nachgeguckt hier bei meinem Besuch in Berlin. Ja, und jetzt bin ich halt wieder hier. Das ist aber schön, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist dreckig. Es ist dreckig in Berlin. Und in Stuttgart ist das auch. Ich bin ja jetzt Feinstaubbeauftragte, gell, in Stuttgart und poliere da immer alles. Und die haben so einen Dreck da mit ihrer Baustelle. Wäre sie mal lieber oben geblieben. Das ist, jetzt muss ich da immer mit meinem Feudel gehen und die Autos putzen. Ah ja, aber es ist schon schön, dass es euch nochmal gibt. Gesagt, es ist ein Klassentreffen, aber noch viel mehr ist ein Familientreffen. Ja. Wir sind im selben Jahr geboren, ein paar Monate auseinander. Wir könnten ja fast Zwillinge sein. Und gemeinsam aus der Politlesben-Einheitsfront kommen. Genau. Und jenseits welcher Norm man geboren ist, welcher gesellschaftlicher Norm, es ist immer wichtig, familiären Rückhalt zu haben und eine möglichst große Familie. Deswegen habe ich mir ein paar große lesbische Schwestern eingeladen und eine Schwester begrüße ich jetzt hier und freue mich sehr, dass sie hier ist. Das ist Traude Bührmann. Traude, du hast ein sehr bewegtes, frauenbewegtes Leben, aber auch deine berufliche Vita ist nicht ohne. Jetzt mal im Zeitraffer. Im Ruhrpott geboren, kaufmännische Lehre, Sprachstudien, 2 Jahre in London und Paris, Journalistin, Auslandskorrespondentin, Stewardess, abgeschlossenes Soziologiestudium, 3 Jahre in Indien und Nepal, Autorin, Herausgeberin, Arbeitsaufenthalt in Kanada, Übersetzerin und so weiter und so weiter. Das klingt, als würden hier 10 Personen sitzen. Genau, es sitzt aber nur eine und nur eine, über die wir uns sehr freuen, weil sie Vorbild ist, Vorreiterin. Du hast aber in den 70er Jahren erst die Frauenbewegung, dann die Lesbenbewegung mitgeprägt. Davor lag aber eine 40-jährige Durststrecke, die bleierne Zeit. Da waren lesbische Frauen so gut wie gar nicht sichtbar und dann habt ihr angefangen und seid politisch aktiv geworden. Du hast die lila Jahre geprägt, die lila 70er Jahre. Wie war das in den 70er Jahren? Ja, erstmal möchte ich sagen, ich sitze hier als Gruppe. Und zu den lila 70ern, ja, das bezieht sich natürlich auf die Farbe, Latzhosen und so weiter. Übrigens waren derzeit in Italien die deutschen Lesben als hässlich bekannt, eben wegen der, nicht bei allem, bei einigen, eben wegen der Latzhosen und der Birkenstockschuhe. Aber dann bist du gekommen und dann hast du diese Vorurteile auch ausgeräumt. Das heißt, nein, ich immer in einer Gruppe. Ich so und so nicht alleine. Auf jeden Fall gibt 1972, wir haben jetzt 45 Jahre Lesbenbewegung in Schöneberg, 1972 als HAW-Gruppe angefangen, eben in der HAW, der Homosexuellen Aktion West-Berlin, mit ganz vielen Aktionen, zum Beispiel Demonstrationen gegen die Bild-Zeitung, die berichtet hat, die Verbrechen der lesbischen Frauen. Das ging um Judy Anderson und Marion Eanes, sehr aktiv war die Zeit. Einige Jahre Aktionen wie auch zum Beispiel Kiss-In auf der Wilmersdorfer Straße, das würde heute Flashmob heißen, oder bei der Bundesbahn, die hatten angeboten für Paare verbilligte Preise. Die letzten Paare haben natürlich nichts gekriegt Und die nannten sich damals also HIV-Frauen oder homosexuelle Frauen. Lesben erst etwas später. Also das waren die 70er Jahre, die lila Jahre. Und du hast ja auch gesagt, du bist als Gruppe hier. Ihr seid damals auch also immer als Gruppe aktiv geworden. Gruppensex spielte da auch eine Rolle in der Lesbenbewegung oder wie war das? Doch, das spielte auch eine Rolle. Und es ging ja auch, für viele war das eben Ausprobieren, Aufbruch und in den lesbischen Bewegungen. Und da spielte das natürlich eine große Rolle. Das war auch sichtbar, dann die Eifersuchtszenen in der 2 oder im Pur L. Das war noch schön mit den Eifersuchtszenen. Ich erinnere mich nur noch an die Handschellen und wie wir dann an die Metallgitter, an den Betten im Pelze gebunden wurden. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Du hast diesen schönen Begriff auch geprägt, die goldenen 80er Jahre. Jetzt kennen wir eigentlich die goldenen 20er und dann die goldenen 80er. Wieso sind es goldene 80er gewesen? Darf ich noch einen Satz zu den 70ern sagen? Einen Satz. Als sich die HAW-Frauen dann Lesben nannten und zwar umgezogen sind in die Kulmerstraße, wo heute die Lesbenberatung ist, und in der Zeit sind sehr viele Projekte entstanden. Vielleicht sagst du auch noch mal denen, die die Zeit nicht erlebt haben, was diese Abkürzung bedeutet. Ach so, Entschuldigung, Lesbisches Aktionszentrum, ja. Und da sind Verlage entstanden und so weiter und so fort. Gut, jetzt haben wir ja schon gehört, ihr wart oberhalb und unterhalb der Gürtellinie sehr aktiv und jetzt kommen also die goldenen 80er Jahre. Ließ sich das noch toppen, was in den 70er Jahren schon passiert ist? Doch, das ließ sich schon toppen, weil die Aufbruchsphase war in den 70ern und dann entstanden Projekte, viele Projekte. Wie Pilze aus dem Boden. Und was ich ganz toll fand in den 80ern, das waren Sister Projects, haben wir die genannt. Wir gingen dann in das Restaurant Dinelo, in die Subs 2 und Pur L. Dann gab es das Pelze, das Araquin, Paramount. Also ich will jetzt weiter nicht aufzählen, sondern wichtig war, wir konnten fußläufig von einem Ort in den anderen gehen. Genau, und ich würde jetzt auch gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich habe gelesen, ich glaube 44 Lesbenprojekte gab es damals in den 80er Jahren in Berlin. Heute haben sich die Zahlen geändert. Und du warst maßgeblich auch im Araquin aktiv. Kannst du mal erzählen, was ihr da gemacht habt? Was waren da die Aktivitäten? Ja, vorher war ich im Café Winterfeld, im besetzten Café Winterfeld. Das wurde geräumt und dann haben einige Besetzerinnen das Araquin gegründet. Wir nannten uns Lesbenkulturetage. Es gab Filme, es gab Diskussionen. Damals haben wir schon 3 Abende zum Thema Androgynie gehabt. Wir haben Literaturabende veranstaltet, Stadt, Land. Das waren auch Themen und Filme gezeigt, das habe ich schon gesagt. Da wurde der erste Film gezeigt, Lesbian Tiger Sex, der kam aus den USA, der war angekündigt, wurde aber am Zoll festgehalten. Die Schlange stand bis zur Yorkstraße. Ich würde jetzt dann noch mal hören von dir hören wollen. Nach den 80er Jahren kamen die queeren 90er. Was ist da der Unterschied zu den 80er Jahren? Ja, da komme ich. Die 80er Jahre waren ja hauptsächlich, wenigstens wo ich da war, feministisch-lesbisch. Und dann kamen in den 90er Jahren die Queeren, hat es dann den ersten Verlag gegeben, Querverlag und natürlich Radio 100, ich meine Eldoradio und Dissonanzen, die eben auch gemischt waren. Letzte Frage, kannst du dich noch an Eldoradio erinnern, an die vielleicht erste Sendung, die du damals gehört hast und wie das für dich war? Nicht an die erste, aber für uns, ich habe damals im Pelze gearbeitet und da war es sehr wichtig, einmal für die Ankündigungen, entweder im Eldoradio oder Dissonanzen, und dort war ich auch mit einer bekannten kanadischen Schriftstellerin Nicole Brossard, die also hier Lesungen gemacht hat und die ein Interview dort auch gemacht hat. Bevor wir jetzt Musik spielen und dann mit dem Pelze weitermachen, noch eine letzte Frage. Du hast mir neulich erzählt, in den 70er Jahren war es sehr, sehr wichtig für lesbische Frauen in Berlin zu leben. Du hast den traurigen Fall von der Frau in Freiburg erzählt, die nach mehreren Selbstmordversuchen hat ihre Therapeutin ihr gesagt, ja, wenn sie lesbisch sind, dann müssen sie nach West-Berlin gehen. Wieso war das so wichtig? Was hatte West-Berlin für eine Bedeutung für die Frau? Ja, das Ganze einfach hier viel entstanden ist in den 70ern. Das war schon so ein Zentrum, auch ich denke für Westeuropa. Also West-Berlin hatte wirklich hier den Ruf, in Berlin freier leben zu können als Lesbe. Ja, eben ist ja nicht nur viel entstanden, sondern es ist einfach auch ganz viel passiert. Dann wieder das Stichwort. Noch ein Satz. Ich bin gerade beschäftigt mit einem Artikel von den Flying Lesbians zur Grab-WG, 45 Jahre Lesbengeschichte in Schöneberg. Ja, das ist unser Familientreffen. Traude Bührmann als ältere lesbische Schwester habe ich mir eingeladen und wir machen gleich weiter mit einer zweiten Schwester. Danke, Traude. Ja, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch auch nochmal, falls ich das noch nicht gesagt habe. Wunderbar. Alle Schwestern versammelt hier im Eldoradio gläsernen Studio am Columbia Theater. 30 Jahre Radio 100 feiern wir heute und Eldoradio ist mit dabei. Und wir haben von den Sisters gerade schon gehört, Andrea hat eine ihrer großen lesbischen Schwestern, die schon bei der HAW in West-Berlin war, also wirklich der Urschleim aller Bewegungen, die es in Berlin gab. Die Traude Böhmer war gerade bei uns. Eine andere, die das Lesbischsein praktisch erfunden hat, für mein Dafürhalten jedenfalls. Für mich hat sie es erfunden, für mich war sie ein großes Idol. Mahide Lyon ist bei uns. Schatzelein, du nennst mich großes Idol von dir. Ich habe auch dich so toll gefunden, wie du immer deine wunderbare Stimme im Radio gemacht hast. Super. Wir können ja alle unsere Idole gegenseitig sein. Mahide hatte damals sozusagen unsere After-Work-Kneipe. Wir waren ja mit dem Radio 100-Studio in der Potsdamer Straße 131. Und Mahide hatte neben vielen anderen Projekten vorher und zusammen mit vielen anderen Frauen, die das Projekt vor und nach dir gemacht haben, den Pelze-Multimedia-Laden, der unter deiner Leitung ja zu einem Erotik-Café für Lesben wurde, was die ideale After-Work-Kneipe für uns im Radio war. Andrea, erinnerst du dich noch, wie wir nach der Sendung immer ins Pelze gegangen sind? Da erinnere ich mich noch dran. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst an irgendwelche Dinger geschnallt. Ja, so. Ich war damals aber auch im Frauenreferat im Asta, das lesbisch unterwandert war. Und wir sind dann oft nach so Asta-Referatssitzungen ins Pelze und sind als jungen Lesben ehrfürchtig da in den Darkroom, die Treppe runter. Das war ja auch mal ein Projekt und so weiter und so. Ja, das war lesbische Avantgarde damals. Du hast ja auch sehr dazu beigetragen, die lesbische Sexualität zu enttabuisieren. Das war sehr wichtig in der Zeit, Mahide. Aber ja, das war mein großer Wunsch, weil wir hatten ja viele Kneipen und auch Diskotheken, wo man hoffentlich dann auch mal zum Knutschen oder Sex gekommen ist, aber dann mehr in der Ecke oder mehr irgendwo auf dem Damenklo vielleicht oder keine Ahnung. Und mein Wunsch war, Sexualität zu integrieren, also dass es ein normales Kommunikationsmittel ist. Genauso wie wir essen und genauso wie wir Tischtennis spielen oder schwimmen gehen und was lesen, so machen wir auch Sexualität bzw. spielen mit unseren Körpern. Das wollte ich einfach salonfähig machen, sodass es dann eben hier ist eine Liaison sexuell und da wird Zeitung gelesen und hier wird Bier getrunken oder da wird im Sandkasten gespielt. Verschiedene Spielarten, es muss ja nicht nur die Sexualität sein, die im Bilderbuch steht, sondern alle möglichen Spielformen und nicht nur im Darkroom, sondern einfach überall, dass das nicht so tabu ist. Ja genau, das war mein großer Wunsch und ist es immer noch. Jetzt hat dieses wunderbare Projekt damals, hatte den Namen Pelze Multimedia. Kannst du noch mal sagen? Pelze war es, weil eben das ist aus einem besetzten Haus in einem Pelzeladen mit richtigen Gittern für diese kostbaren Pelze, die in doppelter Reihe, also oben und unten, in 100 Quadratmetern waren. Und das Haus wurde dann irgendwie geräumt oder freigestellt und ist besetzt worden von Frauen damals. In dem Haus war auch Hydra drin, eine Mädchen-WG und. Also Goldrausch war da drin und Ursula Bierter hat es am Anfang gemacht, 81 bis 86 und ich 86 bis 90. Und danach ging es noch weiter mit anderen Frauen. Ja, genau, diese Gitter vom Pelzladen her, die konntet ihr dann auch gut nutzen damals. Was ist da so passiert? Naja, vorhin habt ihr ja schon gesagt, zum Anschnallen, das war vielleicht weniger, aber da hatten wir ja unsere anderen Möglichkeiten. Aber es gab uns halt auch einen gewissen Schutz oder manchmal wurden sie hochgelassen. Und Multimedia hieß es übrigens, weil wir alle Arten der Künste verbinden wollen. Ich werde oft mit der Sexualität in Verbindung gebracht, dass ich das möglich gemacht habe. Aber eigentlich war mein Wunsch Kunst und Begegnungsstätte und Quatschen über alles Mögliche. Aber im Sex ist ja auch so eine Kunst, bei Frauen dann, ist es ja immer eine Kunst, Mahide. Und du hast es doch wunderbar verbunden, die Kunst, dass Frauen sich auch sexuell begegnen können. Das ist doch im Pelze passiert. Das andere bleibt nur mehr hängen, aber es wurden Ausstellungen gemacht, Performances, Filmchen gezeigt und so weiter, also Media, Multimedia eben. Genau, und ich hab ja auch nochmal nachgelesen, also das Pelze wird auch heute noch als Kommunikationsort bezeichnet. Da wurde eben oberhalb und unterhalb der Gürtellinie sehr lebendig diskutiert, also genau, kommuniziert. Fußmassagen gab es auch. Dann erinnere ich mich aber auch, also die Zeit in der Potsdamer Straße 139, links war eher das etwas bravere Begine und dann rechts das verrückte bis 22 Uhr ungefähr, Pelze. Für uns, und dann wir wurden Himmel und Hölle genannt. Genau, und wir machten nämlich erst um 22 Uhr auf. Nach links in die Begine und die bösen Mädchen gehen nach rechts ins Pelze. So ungefähr. War das, ja. Da könnte ich jetzt aber auch sagen, von 0 auf 100.000, also nach 40 Jahren lesbischer Sexualität im Verborgenen, auf einmal so eine lebendige, schon fast, also Sexualität, die auch die Grenzen berührt, das hat nicht allen lesbischen Frauen damals gefallen, was dort passiert ist, ja, und was du gemacht hast. Natürlich nicht, das ist ja auch klar, weil es so tabu war, dass es immer auch, aber dadurch, dass es eben möglich war, wurde eben über Sexualität gesprochen. So ähnlich wie HIV gab auch die Möglichkeit, über Sexualität zu sprechen oder homophobe Geschichten. Da kannst du, hast du dann, wenn du dann den Mut hast, eben, dann kommt es auch gut rüber. Wir müssen ja diskutieren, um uns zu verändern. Jetzt haben wir vorhin ja schon auch gesagt, Traude hat es, glaube ich, gesagt, für Pelze war ja auch Eldoradio wichtig, nicht nur allein deswegen, weil wir am Ende immer die Veranstaltungstipps bekannt gegeben haben. Einfach, das war eine völlig phänomenale, neues, also ein Medium für schwul-lesbische Menschen. Kannst du dich noch erinnern an die Radiosendung oder warst du vielleicht bei uns auch zu Gast damals? Schatzilein, liebe Andrea und Manuela, ich habe doch so viel mit meinen eigenen Projekten zu tun gehabt, dass ich da erstmal die Werbung, das Programm zusammenstellen und Getränke einkaufen. Ich hatte auch immer was zu essen da. Es war ja ein kleines Schlaraffenland des Pelze in dieser Zeit, dass ich dann so viel mit meinen eigenen Sachen zu tun hatte, dass ich nicht das so richtig mitgekriegt habe. Manchmal habe ich da reingehört. Aber es gab zum Beispiel eine Sendung dann bei Lesbisch TV, nachdem ich Pelze gemacht hatte, gab es das lesbische Fernsehen, das erste lesbische Fernsehmagazin auf diesem Planeten, 91 bis 93. Und da haben wir dann auch mal zum Beispiel euch drin gehabt, wo ihr euch verzweifelt. Das war ja dann schon am Ende von allem, wo wir weinten, genau, vor der Kamera, ja. Da habe ich euch dann mal so richtig mitgekriegt. Ansonsten wart ihr eben... Ist ja schade. Waren die Dauergäste im Pelze, das war ja leider auch schön, nicht so oft gehört. Ist ja schade, dass du nur unsere Verzweiflung mitbekommen hast, weil wir hatten vorher auch sehr viel Spaß, auch ohne Handschellen und Bettgestelle. Ne? Ja, aber wir hatten immer sehr viel Spaß im Pelze. Es war super, dass wir da gleich reinfallen konnten nach den Sendungen. So wie die ganzen Sexarbeiterinnen auch reingefallen sind für einen kurzen Trink und wieder raus, wunderbar damals die auf der Straße angeschaffen gingen. Auf der Potsdamer Straße, es war super, wie sich das gemischt hat. Es war ein Traum. Mahideleien war bei uns. Vielen Dank für deinen Besuch. Bitte bleib weiter so aktiv, wie du es noch immer bist. Dankeschön. Ja, danke, große Dankeschön, Schwester. Alles Gute für dich. Ahoi, ahoi. Und für extra für dich spielen wir jetzt noch einen lustigen Eldoradio, nein, einen Eldoradio selbstproduzierten Lesben-Jingle. Wir haben ja diese lustigen kleinen Einspieler und wir haben ganz viele Lesben-Jingles mal auf ein Stück gemacht. Die hat dankenswerterweise der Kollege Andreas gefunden und wir spielen jetzt mal einen, da geht es um das Thema Leder. Wow. Eldoradio geht auch den harten Lesben ans Leder. Today's news. Don't shoot me up with your bullshit news. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. I don't like it when you play with my knees. You ain't nothing but a prick tease. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. There's a door, what's your hurry? Get out! That you're hot shit, I heard. You ain't nothing but a cold turd. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. One, two, three, four. If you don't wanna fuck me, baby, baby, baby, fuck off. other words, if you ain't got time to take a walk with me on my meat rack, then you can just get the hell out of my bread line. Jane County and the Electric Chairs. Fuck off, eins meiner Lieblingssongs. Und unser nächster Studiogast kennt das noch ganz genau. Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Müller. Hallo. Erinnerst du dich noch an Jane County? Ja, na klar. Die hat in meinem Café Zentral gesessen und super. Die war ja, glaube ich, auf dem Cover vom Spiegel, als es um Punk, die neue Tendenz aus den Slums ging. Ne? Genau. Wolfgang, wo warst du im März 1987, genau, als Radio 100 vor genau 30 Jahren auf Sendung ging? Ui, das war eigentlich das Jahr, in dem ich meine Band aufgelöst habe. Da waren wir eingeladen zur Documenta ins Museum of Modern Art und habe gesagt, mehr geht ja eigentlich nicht. Ne? Da bist du ja gar nicht zum Radio hören gekommen. Doch, doch. Ich wusste, ich bin mal eingeladen worden und dann habe ich gedacht, das ist ja die Gelegenheit, jetzt Kurt Schwitters zum 100. Geburtstag einen Glückwunsch zu machen. Der ist 1887 geboren. Und dachte, das ist doch, machen wir eine Schweigeminute. Habe ich dann gesagt, wir machen jetzt eine Schweigeminute für Kurt Schwitters, dem dadaistischen Künstler aus Hannover, zum 100. Geburtstag. Und in der Zeit spielen wir Musik. Die Band, die du gerade erwähntest, da sollten wir den Namen sagen, das war die Tödliche Doris zu der Zeit, mit denen du zu Weltruhm gelangt bist und auch den Ruf von Berlin als Hauptstadt der Subkultur mitgeprägt hat. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ja. Die Subkultur Westberlins. Welche Rolle spielte denn Eldoradio in dieser Subkultur, deiner Meinung nach? Mein Buch kommt Radio 100 generell erstmal vor, nämlich als einziger Sender, der Tödliche Doris Songs mal in ganzer Länge spielte. Ja, wir haben uns immer schon was getraut. Ja. Ja. Und da ich so super beschäftigt war, bin ich nicht so intensiv bei Eldoradio gewesen, aber ich habe da gemerkt, da passiert irgendwas. Aber würde ich mal ganz frech behaupten, was wir mit Tödliche Doris auch gemacht haben, denn ich habe 1980 im Anderen Ufer gearbeitet. Und da gab es einer der Stammgäste, war Tabea Blumenschein, und die fand ich ja super und dachte, boah, tolle Bilder. Ich sah dann ihre Modezeichnung, das waren dann so Frauen, die irgendwie rasierte Schädel hatten mit einem Bein und so. Also das, was wir 30 Jahre später dann auf dem Laufsteg gehabt haben, hat die gezeichnet. Ich habe gedacht, ist ja wahnsinnig. Hab die angesprochen, sagt, diese Modezeichnung in dieser Szenezeitung, ach, das gefällt dir, da haben die gedacht, ich will sie verarschen, die haben gedacht, ob ich das im Ernst meine. Und die wurde dann Mitglied der Tödlichen Doris. Und ja. Ihr wart, glaube ich, was wir alle gemeinsam hatten, war der Zeit voraus zu sein. Ihr vielleicht noch auf dem künstlerischen Sektor sehr viel mehr als wir. Wir waren eher so ein bisschen anarchistisch, chaotisch. Wenn du jetzt an die Subkultur in West-Berlin zurückdenkst, was würdest du sagen, warum war das so? Warum war das ausgerechnet in West-Berlin, diese Subkultur? Warum war da so viel möglich? Warum war auch so ein Projekt wie Radio 100, Eldoradio möglich? Wir kamen ja irgendwie aus dem Nichts plötzlich an die ganz große Öffentlichkeit. Wir hatten ja zum Teil über 100.000 Hörer und Hörerinnen und viele Bands sind durchgestartet. So jemand wie Jane County war auf dem Cover vom Spiegel. Sowas gäbe es heute, glaube ich, nicht mehr. Naja, ich denke, West-Berlin war ja wirklich ein Fluchtpunkt für viele Leute, die es irgendwie woanders nicht so ausgehalten haben. Und dadurch sind viele Leute auch, also wer nur Karriere machen wollte, der zum Beispiel als Künstler geht nach Düsseldorf und Köln damals, im Journalismus gingst du nach Hamburg, im Finanzbereich nach Frankfurt und so weiter und so fort. Und ich glaube, selten sind hier Leute ausgottierte Politiker. Ging hier eigentlich niemand hin nach West-Berlin, um Karriere zu machen, und zwar so eine straighte Karriere, sondern Leute, die irgendwie was Eigenes entwickeln wollten. Und dazu brauchst du ja Ruhe und Zeit und auch nicht ökonomischen Druck. Der darf auch nicht stark sein. Also entsteht in diesen ganzen, ohne ökonomischen Druck entsteht zuweilen viel mehr, weil das nicht auf Verwertbarkeit in erster Linie geht. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also Tödliche Doris war ein extrem, also wir haben keine Rücksicht auf das Publikum genommen, das sondern kann man immer sagen, ja. Ja, also wirklich, das war uns ganz egal. Aber wir haben Möglichkeiten bekommen, was zu machen, weil so kleine Label plötzlich, es war ja so eine Gründerzeit. Und ich glaube, das Radio 100 ist eben auch das erste Mal, dass es plötzlich so eine Möglichkeit gibt. Du bist ja immer noch in Berlin, kämpfst weiter, nimmst keine Rücksicht aufs Publikum, bist künstlerisch und medial aktiv. Wie siehst du es heute? Naja, ich glaube schon, dass es schwieriger wird, also so einzusteigen. Es gibt immer noch irgendwelche Brüche und wo Leute einsteigen können. Oder es gibt immer noch diese Orte, glaube ich. Aber ich glaube, das liegt schon sehr stark fast von dem Mythos, dass es mal ganz viele Orte gab. Der Preis war eigentlich auch so, du würdest teilweise nicht wahrgenommen, auch wiederum auf einer anderen Ebene. Also ich meine jetzt, die tödliche Dosis, unsere erste LP wird jetzt in den USA, kommt hier raus, nach 30 Jahren. Ne? Also im Label, wo Divo und Residence rauskommen. Also diese Wertschätzung, die hatte ich auch früher gekriegt, aber mehr so indirekt über die Leute. Vielleicht hat es ja auch was mit Donald Trump zu tun, wer weiß. Ja, Doris makes America great again. Was ist dein nächstes Projekt, Wolfgang? Ja, als nächste werde ich eine Ausstellung in der Kindl-Brauerei, also in diesem Museum haben. Also da werde ich ein Künstler unter mehreren Künstlern sein, so eine Ausstellung, wo es um Up and Down, um Subkultur und Hochkultur geht, also die Frage, wann ist etwas E und U und Sub und Hoch und so weiter. Der Andy Warhol hat das ja ganz früh in den 60ern schon gesagt, da wurde gefragt, wie kann dann Subkultur Hochkultur werden? Er hat gesagt, ach, nimm so einfach so ein trashiges Hippie-Happening und packen Sie es in einen gut temperierten Supertheater im Zentrum der Stadt. Also diese Rahmung ist doch das Ganze. Wann, ne, geht die Ausstellung los? Am 1. April, ist kein Scherz. Und ich werde da ausstellen, ich habe mein nächstes Projekt, das sind nämlich 9 LPs. Ich habe 9 LPs produziert von einem Vortrag von Bruno Hoffmann im Frontkino, habe ich damals veranstaltet. Der hat nämlich Reden über Marcel Duchamp gehalten, über das große Glas. Und der hörte nie mehr auf zu reden. Und die Leute haben immer einen Stecker rausgezogen und so. Also es gibt 2 Versuche bei ihm in der FU mit so ganz bekannten Leuten. In der Sommer der Revolte ist das irgendwie sogar 3 Seiten dokumentiert. Wie jemand immer einen Stecker rauszieht, den Stecker wieder rein. Und der hat halt nie aufgehört. Und dann hat er es nochmal probiert im Merve Verlag. Da war ich anwesend und Peter sagte halt, ja, der ist total obsessiv, hat die Sachen übersetzt und erklärt und erklärt. Und da habe ich gesagt, Bruno Hoffmann, möchtest du nicht mal im Frontkino bis zum Schluss? Und es ging dann wirklich geschlagene 5 Stunden. Krass. Und das habe ich jetzt dokumentiert. Das kann man dann sehen, die Platten dort. Das heißt, die Überinterpretation von Marcel Duchamps Großes Glas durch Bruno Hoffmann im Westberliner Frontkino 1984. Allein der Titel ist schon ermüdend. Ja, ja, und dann kann man aber nebenan so Kopfhörer, dann kann man das Ganze hören. Aber ich finde diese Übermaterialisierung so toll, dass ich diese, ne, also es ist meine neue Platte, besteht aus 9 LPs in der Box, kostet natürlich auch ein paar, ne, Zaster, also billig ist es nicht, aber es ist auch nicht sehr kommerziell, das kann man echt nicht behaupten. Nee, bei dem Zeitaufwand kann es nicht kommerziell sein. Ne? Ich danke dir, Wolfgang Gerne. Müller, der Experte für lange Zeiträume und viel Subkultur. Danke, dass du danke, hier warst. Danke für die Einladung. Zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Ja, wir sind hier im gläsernen Studio weiter beim Familientreffen von Eldoradio und zur Verstärkung habe ich mir noch eine große lesbische Schwester geholt, eine großartige lesbische Schwester, Laura Merritt. Laura, du bist promovierte Sprachwissenschaftlerin, das wird auch noch eine Rolle spielen in unserem Gespräch und ich sehe jetzt dein T-Shirt, Feminismus ist sexy. Yes. Da fällt mir ein, der patriarchalische Blick und die weibliche Lust, die sind bis heute nicht so umfassend erforscht, aber du hast schon lange angefangen, auch dich mit Sprache über weibliche Sexualität zu befassen. Wie kam es? Also ich war nicht nur an Sprache immer interessiert, sondern tatsächlich auch an Sexualität. Und bei der Sprache sieht man natürlich besonders, dass es keine schönen, also zumindest damals noch viel mehr, aber heute ist es ja auch noch so, dass viele keine schönen Worte finden für ihre Sexualität. Das hat sich ein bisschen geändert, weil jetzt haben wir ganz, ganz fröhliche Worte. Wir haben ja auch Sexklusivitäten. Wir haben gerade gestern den Mösenmonat März eröffnet, also Mömo. Wir machen Kampagnen wie Wir spritzen zurück, das ist über weibliche Ejakulation. Also da sind ganz lustige Sachen dabei und Humor ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, um wirklich auch Informationen über Sexualität weiterzugeben. Und das ist so hauptsächlich unseres, also vom sexpositiven Feminismus, für den ich hier auch stehe. Die unschönen Worte möchte ich jetzt gar nicht hören, aber welche schönen Worte hast du denn gefunden für die Geschlechtsorgane der Frauen, die auch jahrelang sprachlich überhaupt nicht stattgefunden haben? Also ich muss sagen, die Möse hat sich mittlerweile sehr etabliert. Die ist mittlerweile auf Platz 3 in der Rangliste. Und wir machen ja richtige Statistiken, wo wir Pussy-Profile auswerten und dann eben sehen können, wie beschreiben sie sie, wie heißt sie, wie sehen sie aus, wie riechen sie und so weiter und so fort. Also da gibt's. Was ist denn auf Platz 1, muss ich jetzt ganz neugierig fragen. Ja, das ist leider das Wort, was immer noch die meisten doch benutzen. Es ist Vagina und Scheide. Mhm. Ja? In welcher Situation benutzen die denn das? Also beim Frauenarzt redest du ja vielleicht anders als im Bett. Ja, vielleicht sagen sie im Bett gar nichts, aber wenn es irgendwie benutzt wird oder wenn mal ein Austausch stattfindet und vielleicht sagen sie dann halt eher noch Vagina oder Scheide, aber die Möse, und das ist ja das Wichtige, ist auf Platz 3 hochgerutscht und das ist sicherlich ein Erfolg von den letzten 10, 20 Jahren und wir sind jetzt gerade dabei, die Fotze ordentlich mal ein bisschen zu pushen und dieses Jahr ist auch das Motto Feminismus fotzt. Also nicht nur Feminismus macht sexy, ist sexy und macht sexy, aber Feminismus fotzt auch, weil Feminismus ist jetzt echt wieder ein tolles Thema. Da ist es natürlich auch immer wichtig, wer mit wem ins Bett geht oder wer mit wem im Bett ist. Wie ist deine Erfahrung? Sprechen nicht lesbische Frauen anders über sich und ihren Körper und ihre Geschlechtsorgane als lesbische Frauen oder wie sind da deine Erfahrungen? Naja, Lesben kriegen ja allgemein ein bisschen mehr mit von weiblicher Sexualität als Heteras, das muss man ja schon so sagen, und kennen sich da auch einfach besser aus. Also von daher benutzen sie bestimmt auch mehr oder unterschiedlichere Wörter. Und wir haben ja gut Arbeit geleistet. Das heißt, es wird einfach auch anders miteinander palavert, geschwätzt, Dirty Talking gemacht. Viele reden Englisch natürlich. Pussy ist sicherlich nach wie vor gut. Kant ist ein tolles Wort, weil da ja auch die Weisheit drin steckt. Und My Country und all diese Sachen. Also ich würde sagen, da ist ziemlich viel Vielfalt vorhanden. Es geht ja auch nicht nur darum, dass, dass die Sexualität, die weibliche Sexualität, ein sprachliches Niemandsland war, sondern vor 30 Jahren beispielsweise haben sich viele Frauen auch mit ihrem eigenen Körper gar nicht so ausgekannt. Aber auch da leistest du Hilfestellung. Was passiert denn da ganz konkret beispielsweise in deinem Salon? Im Salon, ja, also in den Freudensalons, die jeden Freitag stattfinden und das tatsächlich schon fast seit 30 Jahren, also fast so lange, wie es Radio 100 gibt. da treffen sich alle möglichen Leute und zwar nicht nur Lesben, sondern mittlerweile sind natürlich auch ganz viele Trans-Leute dabei. Es sind auch nicht nur Frauen. Früher war es ja exklusiv für Frauen, aber jetzt ist es viel, viel offener. Und es gibt jeden Freitag ein anderes Thema. Das heißt, wir haben einmal im Monat schauen wir feministische Pornos und analysieren die. Wir haben einmal im Monat eine praktische Runde. Da wird dann also tatsächlich das Becken lachen gelassen oder wir machen Genitalmeditation oder was auch immer für schöne Vulva-Massagen machen wir auch. Und die anderen zwei Freitage, da gibt es dann ein Thema, also zum Beispiel auch eine Austauschrunde über Ejakulation, wo auch alle eingeladen sind und über die Prostata geredet wird oder was auch immer. Also man kann auch Themen geben, da passiert viel Austausch einfach. Das ist also wichtig. Da dürfen auch Männer kommen auch zu dir? Ja. Und wie wird es so von Männern angenommen, deine Arbeit? Naja, also hetero-Männer kommen nicht so viele, weil das ist ja auch allgemein so ein Phänomen, dass die sich nicht so doll noch nicht weiterbilden. Aber vielleicht ist das ja auch in den nächsten 10 Jahren nochmal ein bisschen anders. Wir diese tollen Wörter auch übers Radio immer wieder sagen, dann gewöhnt sich auch der gemeine Hetero-Mann daran vielleicht. Das wäre sicherlich so und ich glaube auch, wenn es noch mehr, wenn wir Medien, also hier die lesbischen oder queeren Medien machen das ja auch ein Stück weit vor. Das ist schon richtig. Aber es wird irgendwann ankommen. Ich bin da ganz sicher und positiv gestimmt. Klar. Letzte Frage, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Zeit, als auch Eldoradio gesendet wurde und wir einfach auch freches Radio gemacht haben und in Zeit, in der du auch ganz frech über Sexualität gesprochen hast, wo hast du den Mut hergenommen? Du hattest ja keine Wurzeln, keine Geschichte in dem Sinne. Wo habe ich den Mut und die Wut oder den Mut hergenommen? Ich glaube, das war damals einfach auch dran, weil es nicht so viel zu Sexualität gab. Aber das ist ja heute auch noch so. Und deswegen sehen wir ja Millionen von Frauen mit einem Pussyhead auf dem Kopf, den sie vielleicht vor 30 Jahren noch nicht angezogen hätten. Ja. Und es ist ja einfach auch ein total spannendes Thema. Also es ist auch meine Leidenschaft, mein Lieblingsthema. Also von daher, wir stürzen uns dann da rein in unsere Lieblingsthemen und dann hast du auch den Mut oder die Lust oder die Power und die Kraft. Und ich habe ja immer auch total viel Unterstützung von Leuten gekriegt. Das heißt, es gab ja nicht nur Leute, die gesagt haben, so, was nehmen die denn in den Mund? oder was auch immer, sondern es gab auch einfach, auch die Veranstaltungen damals waren ja rappelvoll. Und das sind sie ja heute immer noch. Ja. Schön, und da gibt es auch noch weiterhin viel zu tun. Vielen Dank für das lustvolle Gespräch. Das war Laura Merritt, Sprach- und Sexualwissenschaftlerin. Ja, vielen Dank. Danke auch und viva la vulva. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is your fight. I'm never gonna disagree. My guilty feet. I dance with you. feel so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen. And no, it's dead goodbyes. I'm never gonna dance again. My guilty feet, I got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should have known better than cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Das ist heute, glaube ich, das einzige Musikstück, was nicht aus den 80er Jahren ist, was wir spielen, auf meinen ganz besonderen Wunsch hin. Meine Lieblingsband Gossip mit einem Stück von George Michael, Careless Whisper. Das musste jetzt einfach mal sein. Was wir überhaupt noch nicht hatten, ist Werbung. Radio 100 war ja ein kommerzieller Privatsender, auch wenn wir ganz anders geklungen haben. Wir haben von Werbung gelebt und wir hatten bei Eldoradio ganz viel Werbung. Und die klangen sehr lustig, die hören wir uns jetzt einfach mal an. Also nicht jetzt wirklich die Werbung ernst nehmen, weil die ist 30 Jahre alt. Und falls ihr die beschriebenen Läden oder so jetzt nicht findet, das liegt daran, dass sie nicht mehr existieren, trotz dieser tollen Werbung. Siegessäule, Berlins Monatsblatt für Schwule. Informationen zu Politik und Kultur aus schwulen Blickwinkel. Für 3 Mark jeden Monat neu, an City-Kiosken, auf U- und S-Bahnhöfen, in Off-Kinos und natürlich in schwulen Cafés. Tell me why! Tell me why! Wir sagen dir warum. Paramount, Lesbian and Gay Bar, täglich ab 19 Uhr, Dancing, Billiard Room und jeden Freitag Lust am Leder. Hauptstraße 120, Berlin 62. Paramount, neben Prälat Schöneberg. Flip Flop. Bar Café, Kulmerstraße 20a in Schöneberg. Täglich ab 20 Uhr. Flip Flop. Freitag und Samstag ab 2 Uhr, Nachtfrühstück. Flip-Flop. Gummi. Fromms. Gummi. Gummi. Fromms. Gummi. Pariser. Gummi. Fromms. Gummi. Pariser. Gummi. Fromms. Gummi. Gummi. Fromms. Gummi. Fromms. Gummi. Fromms. Gummi. Fromms. Fromms. Gummi. Fromms. Fromms. Gummi. Egal, wie Sie sie nennen, Kondome schützen vor AIDS. Also mein Freund, der Klaus Dieter, das ist ja ein richtiger Bücherhengst. Politische Bücher, schwule Bücher, Bilderbücher, Medizinbücher, erotische Bücher und die Männer vom Prinz-Eisenherz-Buchladen, die besorgen ihm jedes lieferbare Buch. Und den Rest besorge ich ihm. Stimmt's, Klaus Dieter? Immer erst zu Eisenherz. Prinz-Eisenherz, der Buchladen für Schwule. Bleibt Treustraße 52. Und zu Weihnachten besorge ich Klaus Dieter Fimosen 89, den Kalender von Ralf König. Ja, ob man mit dieser Werbung überleben konnte oder nicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall klang die Werbung bei Radio 100 und vornehmlich bei Eldoradio in den 80er Jahren und Anfang der 90er so. Viele der beschriebenen Läden gibt es leider nicht mehr, das Paramount, das Flipflop, aber den Prinz-Eisenherz-Buchladen, den wir zum Schluss gehört haben, den gibt es mittlerweile als schwul-lesbischen Buchladen. Und die allererste Werbung für die Siegessäule gibt es auch immer noch, die ist fast genauso alt wie Radio 100, mittlerweile auch nicht mehr Berlins Monatsblatt für Schwule für 3 Mark, sondern Queer in Berlin. Und die Chefredaktion der Siegessäule ist jetzt im Studio, Jan Noll und Christina Reintal. Hallo. Hallo. Wie geht's euch, wenn wir hier diese Zeitreise machen in die 80er? Da wart ihr ja noch im Sandkasten praktisch. Das ist schön, dass du das so siehst. Ja, ich hab gesagt. Ich war sehr jung auch. Nein, ist toll. Also ich sollte wahrscheinlich auch Werbung einsprechen für das Flipflop oder das Eisenherz, weil ich klinge ähnlich stark schwul. Ja, aber du heißt nicht Klaus Dieter. Nein, das stimmt. Das kann man ja ein bisschen updaten. Ja, genau. Aber wenn ihr so hier die Stimmung mitkriegt, hier ist ja so ein 80er-Jahre-Revival, gerade hier im Gläsernen Studio im Columbia-Theater und auch hier über den Äther. Wie ist es ihr als Next Generation, die jetzt dieses Traditionsobjekt Siegessäule als Chefredaktion leiten? Wie seht ihr das im historischen Kontext? Also, Es ist halt so, dass, glaube ich, wenn man Siegessäule macht, muss man sich bewusst sein, dass man irgendwie eine gewisse Verantwortung trägt. Also das heißt, die ganz viele schwule, lesben, Transmenschen in dieser Stadt haben irgendwie eine sehr individuelle Beziehung zu diesem Heft. Und sagen wir mal, 15% haben auch schon mal für die Siegessäule gearbeitet. Und das macht es natürlich besonders schwer und auch besonders schön, weil jeder hat was dazu zu sagen, alle wissen es besser. Und daran kann man nur wachsen. Es war früher, wir haben es gehört, Berlins Monatsblatt für Schwule für 3 Mark. Heute ist es Berlins größtes Stadtmagazin mit dem Untertitel Queer in Berlin. Es ist frei erhältlich, hat eine Auflage von 53.000, also irgendwie nicht zu vergleichen. Was ist denn aus dem Geist, aus dem Urgeist der Siegessäule heute noch in der Siegessäule drinne, eurer Meinung nach? Also ganz viel, finde ich. Also ich denke den immer mit. Wir hatten ja unser großes Jubiläum eben auch vor 2 Jahren, wo wir auch viel nochmal so in die zurückgegangen sind in die Geschichte. Und mir wird da schon klar, dass da noch ganz viel mit dabei ist und mitschwingt. Und gerade durch dich zum Beispiel kennt man auch viele noch irgendwie, gibt es Verbindungen, die auch noch da sind. Und man wird auch ganz oft drauf angesprochen. Irgendwie. Ja, die Siegessäule, die begleitet mich ja schon von Anfang an praktisch. Möchte ich auch gleich mal einklinken. Wir waren damals ja sehr traurig, als es Eldoradio nicht mehr gab, aber zum Glück wurdest du dann, Manuela, die erste lesbische Chefredakteurin von der Siegessäule und ich war die erste lesbische Autorin, die du zur Siegessäule geholt hast. Ja, das gebe ich zu. Ich habe, nachdem ich bei Eldoradio nicht mehr wirken konnte und die Schwulen nicht mehr unter Druck setzen konnte, habe ich das Gleiche bei der Siegessäule dann erfolgreich durchgezogen. Genau. Und habe natürlich viele alte Kollegen und Kolleginnen aus Radio 100-Zeiten auch mitgeholt. Vor mir war schon der Axel Schock da, der springt hier auch irgendwo rum, der war ja auch von Anfang an bei Eldoradio. Dirk Ludix, den haben wir gerade beim Werbespot übrigens gehört, das hat er auch, der hat den Prinz-Eisenherz-Spot gesprochen, genau, mit dem haben wir heute in der Morgensendung schon telefoniert, der hat ja auch bei Radio 100 Großstadtfieber moderiert, also viel Radio 100 ist dann in die Siegessäule aufgegangen. Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt zu deiner Frage irgendwie. Es gab ja keinen wirklichen Generationenwechsel. Also diese Leute, die irgendwie sozusagen in den 80ern schon auch was mit Siegessäule zu tun hatten, davon sind ja auch viele noch dabei, die für uns schreiben oder sogar irgendwie den Verlag kaufen, in dem die Siegessäule erscheint. Also da ist ja jetzt nicht irgendwie so ein abgeschlossenes Universum von damals und ganz viele Leute, die früher vielleicht auch als Redakteur oder so dabei waren, im Team dabei waren, sind halt heute, was weiß ich, bei der AIDS-Hilfe, bei der Schwulenberatung, bei der Lesbenberatung. Also man trifft in dieser Stadt eigentlich immer wieder Leute. Und ich denke, das macht auch den Erfolg aus sozusagen. Also dass der Kontakt nie abgebrochen ist, weil unsere Leser und Leserinnen ja auch immer noch da sind und die gleichen sind und halt welche dazugekommen sind. Und genau so ist es halt auch bei der Arbeit. Wollte ich gerade sagen, da kommen immer wieder neue dazu. Früher war die Siegessäule schwul, dann schwul-lesbisch und heute queer. Also es gibt immer wieder Veränderungen. Glück. Eldoradio gibt es nicht mehr. Warum diskutieren wir an anderer Stelle? Eldoradio hat 1985 angefangen, wir haben es vorhin gehört. Die Siegessäule hat 1984 angefangen. Beide waren ja Teil von einem, von eigentlich nicht kommerziellen Projekten, weil Radio 100 war ein Privatsender. Die Siegessäule ist auch kein Verein, kein, wie ja viele immer glauben, irgendwie beruht irgendwie genau. auf Spenden oder so. Ja, ja. Und wir arbeiten alle ehrenamtlich. Genau, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Nein, es ist auch so gesehen ein kommerzielles Projekt, das wie Radio 100 finanziert es sich über Werbung, nur dass die Werbung in der Siegessäule besser läuft. Man muss sie auch nicht einsprechen, vielleicht liegt es daran. Vielleicht, und ja. Die Siegessäule hat überlebt. Warum glaubt ihr, gibt es die immer noch und warum ist sie heute so erfolgreich? Was ist der Auftrag heute von der Siegessäule? Das sind ja zwei Fragen. Also ich glaube, sie gibt es immer noch genau aus dem Grund, den ich auch eingangs schon beschrieben habe, dass sehr viele Leute in dieser Stadt eine sehr emotionale Bindung zu dem Heft aufgebaut haben. Und zwar glaube ich, dass das auch was ist, was sich immer wieder erneuert. Also wenn Menschen nach Berlin kommen aus der LGBT-Community und sich hier versuchen zu orientieren und irgendwie auch eine emotionale Heimat suchen und dann kommt man in diese Stadt und man sieht dann ein Heft rumliegen, das ist auch noch gratis und das ist adressiert an einen als queerer Mensch. Ich glaube, dass es dazu führt, dass man dann sehr schnell auch so eine emotionale Bindung aufbaut, also so ein Stück Heimat eigentlich. Man kommt nach Berlin und da ist die Siegessäule, die ist einfach da. Und das funktioniert heute, glaube ich, genauso gut wie damals. Und die Aufgabe der Siegessäule heute ist eigentlich, also ich kann nur sagen, dass es halt natürlich immer komplizierter wird, weil das, was einerseits der große Benefit der Siegessäule ist, dass sie generationsüberspannend von Interesse ist, das macht natürlich die Arbeit auch komplex, weil man muss einerseits sich bewusst sein, dass viele Menschen, die ein bisschen älter sind vielleicht, die Siegessäule genauso lesen wollen wie der 21-Jährige oder die 21-Jährige, die gerade nach Berlin gekommen ist. Und alle abzuholen oder es zumindest zu probieren, das führt einfach zu Reibung und das ist eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Und man muss aber natürlich auch lernen, dass man es eben nicht allen recht machen kann. Also, genau. Stichwort ja. nicht allen recht machen, Christina. Wie schwierig ist es in der zerstrittenen Queer-Community, dem Haifischbecken-Szene? Wir kommen später noch mit den jungen Wilden, die auch noch ins Studio kommen, dazu. Aber wie ist es? Die Szene ist ja nicht immer freundlich zueinander. Ja, ich finde es schwierig, aber ich glaube gar nicht, dass das jetzt also wirklich ein Problem nur unserer Szene ist. Also ich finde, der Umgang ist einfach rauer geworden in der Welt. So irgendwie die Trump'sche Rhetorik, die uns jetzt so auffällt, weil jemand Präsident geworden ist, die haben wir schon seit ganz vielen Jahren eigentlich erlebt. Und jetzt ist halt jemand nur Präsident geworden, der das macht. Aber die gibt es schon. Also dieses wirklich ganz radikal sagen, das ist scheiße, das mache ich nicht, das will ich nicht, das geht gar nicht und so. Ich persönlich finde es nicht schön, ich mag es lieber anders zu sprechen und konstruktiv zu streiten und das finde ich auch, würde ich auch gerne weiter fortführen. Und das wird auch jeden Monat fortgeführt in der Siegessäule, in übrigens Medienpartner dieses Radio 100 Wochenendes, vielen Dank dafür nochmal. Wir bedanken uns bei Jan Noll und Christina Reintal, Chefredaktion der Siegessäule. Danke. Merci. The sun begins to fade. Whitney Houston, die Ärmste, auf die konnten wir hier auch nicht verzichten heute in unserem Eldo Radio Revival live aus dem gläsernen Studio im Columbia Theater anlässlich von 30 Jahre Radio 100 einmalig zu Gast auf der Frequenz 88,4 und hier rund ums gläserne Studio stehen jede Menge Leute. Ihr könnt auch noch den ganzen Tag vorbeikommen. Ab 20 Uhr gibt es übrigens eine große Radio 100 Geburtstagsparty und man kann uns hier beim Senden zugucken, was viele Leute machen. Und wir haben, es ist so ein bisschen wie auf dem Postamt, wir haben alle 3 Minuten neue Gäste hier im Studio, es ist herrlich und auch der nächste Gast ist, würde ich sagen, ein Volltreffer. Matthias Freihof mit der wunderbaren Schauspielerstimme im Ohr. Ja, hallo. Hallo Matthias. Ich habe dich gefragt, du warst damals ja in Ostberlin, als wir anfingen im März 1987 und du hast uns gar nicht gehört, hast du gesagt. Nee, also ich hätte es wohl gekonnt, ich hatte auch von dem Sender gehört, aber ich habe es nicht gehört, weil ich nie Radio höre. Also ich gehöre wahrscheinlich zu den ganz wenigen Menschen, die nie Radio hören, weil mich diese gut gelaunten Moderatoren einfach bis aufs Blut nerven. Ich, da hättest du nur meine Sendung hören müssen. Ja, genau. Manuela also, war die schlecht das, gelaunteste morgens. Wenn ich das gewusst hätte. So. Ja, schade. Nee, aber ich kann Radio einfach nicht am Kopf haben. Tut mir leid. Also noch nie in meinem Leben mochte ich nie. Also welche Medien hast du damals genutzt? Hast ja, du Fernsehen schon. Schwarzen und Kanal dann eben, oder ARD oder was? War Frühstücksfernsehen besser? Bayerischer Rundfunk? Auch das nicht, nee. Doch, Bayerischer Rundfunk, Bayern 3 habe ich gehört, als ich noch in der Heimat war. Also ich bin ja im Süden der DDR geboren, in Plauen. Und da ist ja, also da war dieser wie hieß dieser Riesensender, der immer alles Richtung Westberlin dann gesendet hat. Rias meinst du? Nee, der hat ja nach Osten gesendet. Nee, aber es gab doch diesen riesen Umsendemast da so, in Bayern, in Nordbayern. Da komme ich her. Ja, eben. Ja, wie heißt der denn, Andrea? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, jedenfalls hatte ich schon als Kind halt die volle Beschallung mit WestTV und Bayern 3 und was weiß ich. Und in Ostberlin natürlich sowieso. Also da waren wir ja nur ganz nah dran. Und wir waren immer so stolz mit Eldoradio, dass wir die Ostberliner Szene so schön aufmischen. Aber das hast du ja noch viel besser gemacht. Du bist ja der Begriff der Aufmischung. Für die, die dich jetzt an der Stimme oder am Namen nicht erkannt haben, noch einmal gesagt, bevor wir uns dann in die Gegenwart bewegen, du bist natürlich der Hauptdarsteller aus dem legendären Film Coming Out und damit auch warst du sozusagen das erste, wenn man so will, schwule Coming-Out-Gesicht der DDR. Ne? Ja, das war wohl so. Ja. War ja nicht das Hässlichste. War das super. Absolut. Ich war ein bisschen verliebt. Waren wir alle, glaube ich. Da musste man, um in dich verliebt zu sein, Matthias, musste man nicht mal schwul sein. Okay. Wenn ich das so sagen darf. Also das Kompliment von dir ist unglaublich. Dagmar Manzel ist ja auch nicht ohne, ne? Dagmar Manzel ist überhaupt nicht ohne. Nee, ich bin jetzt, nächste Woche bin ich beim RBB bei Stilbruch, um über ihre Biografie zu reden, weil sie hat ja gerade ihre Biografie, der Knut Elstermann hat die Biografie geschrieben und die erscheint jetzt dieser Tage und da habe ich auch ein paar lobhudelnde Sätze beigefügt. Weil ich sie sehr, sehr liebe. Sie ist ja auch toll. Mhm. Du kommst gerade aus Russland. Wir wollen über die Gegenwart, die nicht überall so rosig ist, sprechen. Du warst beim schwul-lesbischen Festival in St. Petersburg, Filmfestival Bock i Bock, und sagtest, dass die Situation in Russland für Schwule und Trans-Leute ist schlimm. Wie hast du es erlebt? Naja, das Problem ist, ich war jetzt zum dritten Mal da, um die beiden Organisatorinnen des Bock i Bock Festivals zu unterstützen. Ich war vor 7 Jahren schon mal in St. Petersburg mit dem Film Coming Out und einem langen Q&A im Anschluss. Dann war ich das Jahr drauf in Novosibirsk und wo ich auch freiwillig wahrscheinlich nie hingefahren wäre in meinem Leben. Das ist eine geile Stadt, finde ich. Findest du? Naja, nee, ich weiß nicht. Also mich hat es jetzt nicht... Ich hatte eine super Zeit dort, aber die Stadt hat mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ist halt groß und ganz viel, ja, sieht aus wie ein überdimensioniert großes Marzahn-Hellersdorf, so. Ja, und jetzt war ich halt, wie gesagt, diese Woche wieder und immer mit dem Film Coming Out, weil wenn ich so überlege, wie die Situation in der DDR war Ende der 80er, ist das überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was eben in Russland im Moment los ist durch dieses Schwule-Propagandagesetz von Putin. Das war, als ich vor 7 Jahren da war, gerade im Gespräch und dann kam es, obwohl es viele Leute versucht haben zu verhindern. Und die Mädels machen seit 10 Jahren einen richtig guten Job und versuchen eben mit internationaler Hilfe das Festival aufrechtzuerhalten. Auch jetzt bei der Veranstaltung, es war in einem Gewerbegebiet, in einem Loftclub, also sie bekommen kein offizielles Kino, keiner der Kinobetreiber ist bereit, mit dem Festival zusammenzuarbeiten, weil sie alle eben Druck von den Autoritäten befürchten. Und das war dann in so einem Loft, wo aber immerhin 65 Leute da waren und die dann auch, wir hatten bestimmt ein 1,5 Stunden Gespräch danach, was sehr, sehr interessant war. Und ja, alle wünschen sich natürlich, dass die Situation besser wird und viele wollen halt auch einfach raus, was sehr, sehr schade ist, weil dadurch blutet das Land natürlich aus, weil es gehen ihnen ganz viele wunderbare Talente, wunderbare Menschen einfach flöten, die dann woanders sind. Was halt jedes Mal der Fall ist, dass ich halt immer Security an der Seite habe, weil eben auch die Offiziellen solche Veranstaltungen sehr gerne stören oder auch Rechte. Als ich in Novosibirsk war mit dem Film, ist ein Brief reingeflattert von einem selbsternannten Anwalt der orthodoxen Kirche an mich adressiert, der Brief, wo dann drin stand, also er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass ich die Sodomie nach Sibirien bringe. und das ist natürlich, wenn man das weiß, diese Dinge, fährt man auch nicht mit einem sehr ruhigen Gewissen. Also irgendwie schwebt dann immer so eine Ungewissheit mit, weil die können natürlich, die Autoritäten können auch, wenn sie wollen, mich einfach aus dem Land schmeißen, wenn sie sagen, also ich verstoße gegen dieses Gesetz, gegen dieses Bestehende und mache hier Propaganda und dann fliege ich halt raus oder kriege eine Geldstrafe. Also das sind alles Dinge, die möglich sind. Es ist Gott sei Dank noch nicht passiert, aber es ist möglich. Du hast gesagt, es ist nicht vergleichbar mit der Stimmung in der DDR früher. Wie hast du es denn erlebt? Wie ist die Stimmung jetzt konkret bei Schwulen und Lesben, die da trotzdem aktiv sind, die zu so einem Festival kommen, die sich mit dir unterhalten? Wie sind die drauf? Haben die noch Mut, auch die, die jetzt im Land bleiben? Oder ist das zumindest mit der DDR von früher vergleichbar? Die einen gehen, die anderen bleiben, es zerreißt ja die Szene? Nee, es ist schon so, dass die Leute eine große Power haben und sie versuchen sehr, sehr viel, also im kleinen Rahmen, in kleinen Clubs Veranstaltungen zu machen. Es gibt auch Diskotheken, die auch geduldet werden, so, weil ja dann damit im Prinzip keine Propaganda gemacht wird, wie auch immer. Und ich glaube, die jungen Leute, die sind nicht mehr so voller Angst. Ich glaube, das ist eher unsere Generation, die dann sehr, sehr angepasst ist und große Angst hat. Da kann ich mich erinnern an die Filmvorführung, die erste in Petersburg und die zweite in Novosibirsk, wo die, sage ich jetzt mal, im mittleren Alter Schwulen und Lesben das Kino betreten haben, nachdem es schon dunkel war im Zuschauerraum und den Zuschauerraum wieder verlassen haben, bevor das Licht wieder anging. Also wo man dann auch sieht, das war, ja... Also man kam sich vor wie im Pornokino, obwohl es ja noch kein Pornofilm war. Also. Was können wir jetzt tun für Russland, für unsere Brüder und Schwestern? Ja gut, man kann einfach nur versuchen, über die Institutionen, die es gibt. Also ich meine, ich bin ja auch das allererste Mal über das Goethe-Institut geholt worden. Und wir können einfach die Institutionen, die es bei uns gibt, auffordern, sich zu diesen Themen zu äußern. Wie das Goethe-Institut, wie das Deutsche Konsulat, British Council ist dabei im Boot, das Schwedische Kulturinstitut unterstützt mit. Und dadurch ist das Festival überhaupt möglich, weil eben es internationale Institutionen gibt, die schützende Hand drüber halten. Und diese Organisationen, also diese staatlichen Organisationen, können wir einfach nur aufrufen, da eben auch in diplomatischen Treffen und so weiter einfach die Klappe aufzumachen und den Finger drauf zu legen. Ja, Wahnsinn. Matthias, danke, dass du so aktiv bist, auch in Russland noch. Ganz zum Schluss, was machst du als nächstes in Berlin? Dürfen wir dich singend oder spielend irgendwo erleben? Spielend. Im Moment spiele ich am kleinen Theater in Friedenau im Südwestkorso. Zwei Stücke, zum einen das Bildnis des Dorian Gray, schon seit über einem Jahr. Und seit ein paar Wochen jetzt ein Zwei-Personen-Stück, was ich mit der Franziska Trögner spiele, das heißt das Original. Macht großen Spaß und ja, ich kann alle nur auffordern, bei uns mal gucken zu kommen. Es ist ein ganz süßes, kleines Theater für 100 Leute und es macht einen Riesenspaß, so nah an den Leuten über die Bühne zu toben. So. Dem Aufruf schließen wir uns an. Manuela, Matthias, da gehen wir beide hin. Da gehen wir sind ja schließlich verliebt. Ja, ich hab auch zufällig einen Flyer dabei. Ah, Mensch, toll. Super. Das war Matthias Freihof, zu Gast euch. In Eldoradio. Danke dir, Matthias. Und Gratulation zum Jubiläum. Dankeschön. würde dich echt gerne mal kennenlernen. Was soll denn das heißen? Gehen wir zu mir oder zu dir? Oh, du, das geht aber schnell bei dir. Ich wollte dich einfach nur am Sonntag zum Kaffee einladen. Nee, das läuft nicht mit mir. Sonntags ab 5 höre ich Eldoradio. Wenn dich keiner anmacht, mach Eldoradio an. Genau, wir befinden uns immer noch in der Eldoradio-Jubiläumssendung zum 30. Geburtstag von Radio 100, dem linksalternativen Radio in Berlin. Und ja, in Sachen Anmache sind Partys wichtig, Veranstaltungen. Und da habe ich eine Partyveranstalterin, seit 30 Jahren aktiv, hier im Studio, Angela Schmerfeld. Du warst damals aber auch Eldoradio-Hörerin. Naja, also ganz am Anfang, erstmal hallo, danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich. Wir freuen uns auch. Also ganz am Anfang war ich noch keine Partyveranstalterin, da war ich erstmal so eine Jungstudentin, die aus Bonn, wo sie sich hin verlaufen hatte, nach Berlin geflüchtet ist, noch vor ihrem Coming Out, habe mich dann in meine Kapitalkurs-Tutorin verliebt und dann war alles klar, da fiel der Groschen, zeitgleich hörte ich Eldoradio. Kapitalkurs, dafür haben wir aber nicht gekämpft bei Radio 100, ja, kann ich nur sagen. Tut mir leid, aber ihr habt das ja sinnvoll begleitet, sodass ich das kritische Denken nicht abgelegt habe. Ne? Das war gerade ein Stichwort, du bist aus Bonn geflüchtet, da warst du aber noch hetero. Wovor bist du denn damals geflüchtet? Ach, vor dem Mief, Karneval? Dieser wunderhübschen, ja Karneval auch, aber auch vor dieser unglaublich lebendigen Stadt. Ah, ja. Ich habe das aber also selbst erlebt, wie wichtig das ist für die Identitätsbildung, in welcher Hinsicht auch immer. Ich hatte mein Coming-out in der nordbayerischen Provinz mit 17 und da gab es gar nichts, außer meiner Freundin, die da ich beim Fußballspielen kennengelernt habe. Da gab es nicht mal Eldoradio, was ich unterstützt gab es hätte. Auch nicht, da gab es nur den großen Sendemast von Bayerischen Rundfunk, den Matthias Freihoff kannte. Aber für mich war das dann eine Befreiung, in Berlin zu sein, denn in Bayern gab es weder das Wort schwul, lesbisch, es gab nur die katholische Kirche und im Gesundheitslexikon meiner Eltern stand, Homosexualität ist eine Todsünde. Davor bist du nicht geflüchtet, aber du hast dann aus dem Reichtum dieser Stadt geschöpft und auch aus unseren Radiosendungen. Ja, ja. Es war nicht ganz so schlimm, aber irgendwie kam das Konzept Homosexualität in meinem Weltbild nicht vor, jedenfalls nicht so, dass es mich betraf. Obwohl ich mich in Bonn im Frauenmuseum, im zugehörigen Café und auf den Partys rumgetrieben habe, aber der Groschen fiel erst in Berlin. So. Aber ich war jetzt auch in letzter Zeit, habe ich 3 Jahre in Bonn gelebt, ich war auch im Frauenmuseum, da kann man sich mal oder Frau sich mal gut erholen zwischendrin vom Berliner Leben, dann ist es aber immer wichtig, wieder zurückzukehren. Wie ging das dann mit deiner Kapitalismusdozentin weiter? Ja, leider blieb das einseitig, dass es geknallt hat, ne? Also, aber immerhin hat es getriggert und immerhin war dann irgendwie alles klar. Von da an wusste ich, was ich wollte und begab mich in die Szene und der Rest geht hier keinem was an, ne? Ich würde gerne wissen, in welchen Situationen hast du denn Radio gehört? Morgens, beim Aufwachen. Genau, und frag mich jetzt nicht nach Inhalten, weil ich kann mich ganz ehrlich nicht wirklich mehr an konkrete Inhalte erinnern. Ich weiß nur, da waren diese beiden Wahnsinnsstimmen, Angela Gobelin und Manuela Kai. Ja, und das war so sexy, dass, ich meine, wie soll man sich daran Inhalte erinnern? Und ich habe morgens im Bett gelegen. Jetzt bin ich rot geworden. Das stimmt, damals waren viele Radioredaktionen bei Radio 100 lesbisch infiltriert und ich muss mir zu meinem Leidwesen bis heute anhören, ich verblasse da immer akustisch ein bisschen neben Manuela, dass bis heute die Frauen sagen, die Stimme von ihr und ist die wirklich so cool und wir hatten feuchte Unterwäsche und so ich weiter. Jetzt. Insofern wird jetzt wirklich froh. Ich hätte, Manuela, gut, dass du Morgengrauen moderiert hast, Manuela. Gut, selbst dass ich im Radio Partys bin. Und ist es nicht einem im passiert, Fernsehen. Wenn Manuela auf der Bühne stand und moderierte, dass plötzlich Frauen jemanden sagen, so sieht sie also aus. Und ich dachte nur so, ich dachte in dem Moment aber einfach nur so, ja, das ist meine Freundin Manuela aber und die dürft sie nicht anfassen. Dazu muss ich eine Anekdote loswerden. Eine Radiohörerin sagte immer zu mir, ach, du bist das also. Ich dachte immer bei der Stimme, du würdest es gut aussehen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es war aber auch beschämend, bei lesbischen Partys neben Manuela auf der Bühne zu stehen, weil sie wurde da bombardiert mit lesbischer Unterwäsche und ich stand daneben und ich meine... Ja, die trage ich bis heute auf, die Unterwäsche. Aber wir wollen nicht von mir reden, sondern unser Thema, Studiogast, ne? Angela Schmerfeld, bitte. Wie bist du denn dann zum Partymacherin geworden? Na, das hat noch ein paar Jährchen gedauert. Die Szene damals, die war ja ganz anders als heute, aber auch nicht wieder so anders. Wir sprechen jetzt so von der damals schwul-lesbischen Szene. Ja, genau. Ja. Ne? So. Von daher, es gab viele Partys, aber viele kleine Partys. Es gab Discos, es gab das Dinelo, es gab das Pur L, es gab die geilen Lesbenpartys im Ex. Und, es gab das Pelze, es gab das Paramount, es gab das, in der Biene gab es auch, Schokokaffee gab es und mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ne? Ansonsten war die Szene aber auch sehr separatistisch aufgestellt. Ne? Außer so. Bei Eldorado. Außer natürlich. Bei Eldorado, ganz genau. Ne? Ihr habt da schon damals für die Balance gesorgt. Genau. Jedenfalls, wie auch immer, ein paar Jahre später geriet ich irgendwie in ein Chaos von rund um zwei CSDs. Da spaltete sich der CSD in Berlin zum ersten Mal. Wir erinnern uns dunkel und verdrängen das gleich wieder. Das war 93. Und danach haben ich und noch ein paar Mädels beschlossen, wir beweisen uns jetzt, dass wir das besser können, dass wenn wir was machen, das funktioniert. Und dann haben wir eine Benefizparty für die Lesbenberatung gemacht, zu sechst. Das war super, das hat toll funktioniert, wir haben das toll organisiert, war ein Riesenerfolg. Und danach war irgendwie, war ich als Veranstalterin sozusagen geweiht oder so. Und das bist du bis heute? Das bin ich bis heute, ganz genau. Ging dann los mit den klassischen, mit den legendären Mega-Lesben-Partys in der alten TU-Mensa, zog sich über die MS Titanica auf der MS Sanssouci und Franz Club und Tränenpalast und was weiß ich. Und du mischst heute auch beim CSD mit? Und ich mische heute wieder beim CSD mit, ganz genau. Was würdest du sagen, was gibt es heute als Dringlichstes zu tun in dieser Szene, die du schon so lange begleitest? Miteinander reden, würde ich sagen. Weil auch da ist sie heute nicht viel anders als gestern. Same, same, but different. Sie war damals kompliziert, sie ist heute kompliziert, nur ein bisschen anders kompliziert, aber eigentlich genauso kompliziert. Und es gibt ja auch andere große Partyveranstalter, also zum Beispiel Borg Melms. Arbeitet ihr irgendwie zusammen? Kriegt ihr mal was zusammen organisiert? Weil das, was auf Eldorado ja prima funktionierte, dass Schwule und Lesben zusammen funktionierten, zusammen arbeiten, scheint ja auf diesem Partymarkt nicht so wirklich zu funktionieren. Man hat immer entweder so reine schwule Partys oder reine lesbische Partys. Schafft ihr es irgendwann, uns mal eine super Party gemeinsam zu gestalten? Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so die tolle Idee ist, ehrlich gesagt. Bei meiner Party dürfen ja ein paar Männer mit rein, mitgebrachte beste Freunde und so. Und ehrlich gesagt, wenn ich auf so eine Schwulenparty gehe mit sehr, sehr vielen Männern, dann fühle ich mich immer so ein bisschen da unten. Ich kriege dann die Ellenbogen ins Gesicht und fühle mich nicht so richtig wohl, wenn das 50-50 ist, weil du gehst ja unter als etwas kleinere Frau. Da muss ne? ich aber trotzdem sagen, ich habe glücklicherweise viele tolle gemischte schwul-lesbische Partys in der Vergangenheit auch schon vor über 20 Jahren erlebt und ja... Also Angela, unser Wunsch ist klar, wir hätten gerne, dass du uns eine schwul-lesbische Party organisierst. Ja gut, okay. Also nicht, dass mich immer Manuela mitnehmen muss zu deinem Party. Das hätten wir gerne als Auftrag. Das war Angela Schmerfeld, Partyveranstalterin, die ihr Teile ihres Coming-Outs Radio 100 verdankt. Und ich kann nur sagen, dafür hat es sich doch gelohnt, dass ich so früh aufgestanden bin. Angela, danke dir. Danke euch. This is that, yeah. einer meiner Lieblingsjingles, die hier in der Radiolandschaft liefen, der Eldoradio-Jingle. Und als wir die Sendung geplant haben, war auch immer mal die Frage, wer hat diesen Jingle überhaupt gesungen und wen können wir noch einladen aus der aktiven Tuntenzeit von damals. Und ich als erste Radiotunte, also noch vor Nina Queer auf dieser Frequenz, längst beliebt bei der Alt und Jung draußen als Giselle Apricot, haben dann überlegt, wen laden wir ein und dachten uns, Mensch, Ischkula Androgyn war einer der ganz Aktiven draußen in den 87er bis in den 90er Jahren hinein in West-Berlin. Und dann rief ich dich an, Ischkula ist hier im Studio, hallo, und hallo. Rief dich an und fragte, stehst du bereit für ein Interview? Und spontan fragst du zurück, habt ihr denn noch unseren Jingle? Und endlich war die Frage gelöst, weil wir uns immer in der Redaktion fragten, wer hat diesen Jingle gesungen? Und du hast die Lösung jetzt hier parat. Wer hat diesen Jingle gesungen? Das waren Leute von Ladies Night und geschrieben hat ihn meines Erachtens Melitta Sundström. Aber das, was wir gerade gehört haben, war ein anderer Jingle. Ah, das, ja. Das ist ja auch total amüsant. Das kann aber sein, dass das irgendwie zusammenschluss. Wir hatten den Jingle Eldorado, Eldorado, Eldorado, Eldoradio. Das waren die Zwischenjingles, die ab und zu im Programm liefen. Das haben wir auch, aber und ich habe gerade in dem anderen Jingle die Sundström und die Poppe, meine ich, rausgehört. Wie hießen die Triviatas? Kannst du mit der Begrifflichkeit die Triviatas was anfangen? Es gab bei Ladies Night so viele Untergruppen, die sich jede Woche neue Namen gegeben haben. Die Bermudas, die Fenialas, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen. Dann nehmen wir es jetzt einfach mal als gegeben. Penis Night gab es gegen Ladies Night. Gab es dann auch nochmal gegen Ladies Night, gab es nochmal Penis Night. Also es gab sehr, sehr viele Namen. Immer wenn zwei Leute irgendwo was zusammen gemacht haben, hatten die gleich wieder einen Namen und das war dann die neue Gruppe und drei Wochen später neue Konstellationen, neue Show, neue und dann war es auch wieder weg. Ah. Ich habe ja unsere Trash-Zeit, ich nenne es jetzt einfach mal so, unsere Trash-Zeit in diesem Jahrzehnt sehr geliebt und finde es ja heute ein bisschen bedauerlich, dass es nur noch diese, ich nenne es immer so Glamour-Travestie gibt mit viel Nebel und Kunstwind auf der Bühne. Ich fand ja unsere Brachialart, was wir da auf die Bühne gestemmt haben, immer der Knaller. Aber ich glaube, alles hat so seine Zeit. Nein, das gibt's ja auch noch. Patsy zum Beispiel macht solche Sachen. Wir waren eingeladen in Hamburg beim CSD vor 2 Jahren, Tima, Rita, Dieter und ich, und haben mit den ganz jungschen Leuten aus ganz Deutschland, die teilweise 16, 17 waren, ein Riesenprogramm gemacht zum CSD und die haben alle live gesungen. Es war super, super toll und die waren genauso crazy drauf, als Oma Claire dann breitbeinig auf der Bühne Hamburg gesungen hat und vergessen hat, den Schlüpper anzuziehen. Die haben ja nur noch geschrien. Also es gibt da auch eine gerade politische junge Generation, die genauso schrottig sind, wie wir da damals okay. waren. Wobei ich finde, wir waren da ein bisschen brachialer in der Öffentlichkeit, aber zumindest haben wir heute die Hälfte des Jingle-Rätsels gelöst. Schön, dass du da warst, Ischkula, zu unserem 30-jährigen Eldoradio-Geburtstag. Gerne. Und dann komme ich morgen mal wieder bei dir Käffchen trinken im Finovo-Café auf dem alten Sankt Matthäus. Oder ins Theater Oton. Oder so, genau. Oder zum Regenbogensommer, da siehst du nämlich auch alle diese jungen, schrägen Leute. Es gibt viele Möglichkeiten. Okay, danke, Ischke. Tschüss. Tschüss. Affection. Im Programm von Radio 100 war Eldoradio immer die einzige Sendung, die so schlimme, schwule Musik gespielt hat wie Erasure, was wir gerade gehört haben. Eldoradio hat sich schon immer ein bisschen mehr getraut. Wir kommen jetzt langsam mal in der Jetztzeit an und blicken nicht mehr zurück in die 80er, sondern haben jetzt einen Studiogast, der noch gar nicht auf der Welt war in den 80ern. Patsy L'Amour, La Love, du wurdest gerade schon erwähnt. Du bist heute hier zu Besuch als die junge Wilde von heute. Du hast zwei Bücher geschrieben, über die sich die Szene streitet. Gerade kam es raus, Beißreflexe erschienen im Querverlag. Du mischst die Queer-Szene gerade auf mit der These, Queer hat verloren, ist nicht das, was es sein sollte. Wir streiten uns alle zu Tode. Habe ich das richtig wiedergegeben? Na, fast. Also erstmal noch ist ja so, dass ich einen Monat nach Radio 100 geboren wurde, aber das nur so am Rande, also vor 20 Jahren. Und das andere zu der These, das bei... in meinen Augen nicht so, dass Queer komplett verloren hat, sondern eine bestimmte Ausformung von Queer oder wie Queer verstanden wird. Also wenn es darum geht, Leuten zu verbieten, wie sie zu sprechen haben oder zu sagen, dass die lesbische Identität altbacken und reaktionär sei und man lieber sich Queer nennen soll. Da hat für mich Queer als Konzept, wenn man so ausformt und als Aktivismus umformt, tatsächlich verloren oder ist gescheitert sozusagen. Damit machst du dich nicht beliebt in der Queer-Szene. Damit mache ich mich nicht beliebt, daran bin ich aber gewohnt, schon seit einigen Jahren. Also einerseits macht mir der Streit Spaß, das ist aber nicht alles. Also ich mache es nicht nur, weil ich so eine streitlustige Drama-Queen bin, sondern mir ist tatsächlich auch ein Anliegen, dass unterschiedliche Positionen Gehör bekommen und man gleichzeitig nicht alle Meinungen blind nebeneinander stellt und quasi so eine falsche Toleranz damit macht, sondern sich tatsächlich streitet. Und das hat ja eigentlich in der lesbisch-schwulen Bewegung, Community, auch eine Tradition, würde ich sagen. Das ist ja nicht nur ein Ding von heute, sondern das sind ja immer Leute, auch ihr, die was wollen und die sich entsprechend auch um ihre Belange streiten. Und das muss möglich sein, aber finde ich, ohne diese Selbstzerfleischung und ohne Sprechverbote. Wir von Eldoradio behaupten ja, wir waren schon queer, bevor es den Begriff überhaupt gab. Wir haben uns wenig gestritten, wir haben einfach gemacht zusammen. Wir hatten natürlich auch inhaltliche Differenzen, aber wir haben uns nicht so an diesen Begrifflichkeiten aufgeschaukelt, weil wir mussten auch Sendungen machen. Wir hatten gar nicht die Zeit, so viel zu diskutieren. Ist da vielleicht, fehlt manchmal so der Pragmatismus in der Szene? Ja, also ich meine, ich habe dich jetzt kürzlich in einem Film gesehen, Mein wunderbares Wespin, da hast du das am Ende ganz gut zusammengefasst, dass beispielsweise Lesben und Schwule zwar jetzt nicht unbedingt immer miteinander ins Bett gehen, aber wir trotzdem miteinander kämpfen und Politik machen können. Und das trifft auf Lesben, Schwule, Bisex oder Trans insgesamt für mich zu. Und bei sowas wie Eldoradio sieht man das genauso wie auch bei der Siegessäule oder auch im Schwulenmuseum, dass es ganz selbstverständlich ist, sozusagen miteinander zusammenzuarbeiten, dass das einfach funktioniert und der Streit nicht nur zwischen Schwulen und Lesben ist, sondern auch untereinander stattfinden kann und davon einigermaßen unabhängig sein kann. Und von dem her wäre, glaube ich, wenn man jetzt so eine Neuauflage von Eldoradio machen würde, die ich auch für sinnvoll halten würde oder halte, bitteschön, meine ich auch so, wäre das, glaube ich, ganz, also nicht ganz von alleine, man muss natürlich darauf achten, dass alle einigermaßen beteiligt sind, aber mir würde es dann eher nochmal darum gehen, nach den Inhalten zu schauen und genau sich nicht diesem, was jetzt der Stuttgarter CSD auch aktuell macht, die so Perspektivwechsel als Motto haben, dass man die besorgten Bürgerinnen ernst nehmen soll und da wird dann aus deren Hass wird Sorge und Angst gemacht. Und da würde ich sagen, müsste so ein Eldoradio-Position beziehen auf jeden Fall. Das würden wir gerne tun. Uns läuft die Zeit davon. Patsy L'Amour, La Love, ich danke dir, dass du da warst. Danke, dass alle sollen Beißreflexe lesen, dein neues Unbedingt. Buch und sich danach schön streiten, um dann wieder gemeinsam zu feiern. Danke, dass du hier warst. Was Queersein heute ausmacht, das erzählt uns unser nächster Studiogast. Ich bin im Jahr 2015 war Refugees Welcome ein Slogan oder ein wichtiger Slogan des Jahres. Und ich mache jetzt auf Englisch weiter. I'd like to welcome a diva, a queen, Diva McGee from Lebanon, Beirut. You're a queen of queer, you're a queen against borders. Could you tell me what you're doing there? Yeah, thank you so much. First of all, Queens Against Borders, it's come a big party now in Berlin, and it's a performance party for queer and trans refugees in the city. It's a party hosted by Olympia Bukakis and me, Diva Maggie. And it's a kind of a party where we can build a bridge between the new arriving trans people to the city with the drag queen, with the Berliners drag queens. So this mix we can build, it's a really a nice bridge, and it's really important to build this bridge, especially for new arriving people to Berlin, like transgender and queer talented refugees. So they have a space where can they show their art and talent and to be involved also in the art scene in the city. It's a very sophisticated show. You're one of the hosts there, and I'm very very happy that you made the way from Lebanon to Berlin, because you've also been a refugee. Yeah. And you had a quite satisfied life in Lebanon some years ago, but then the situation changed. Yeah, exactly. The situation, it's so hard for transgender and especially drag queens performers in Beirut. It's not too much open, the scene. And the general identity of people in Middle East, it's not so open for transgender people and drag performers. So I think Berlin, it's a big opportunity. When I came here, it's a big city where you can find love and freedom and a lot of people who support you, especially in art industry. But before you came to Berlin, your first station was Istanbul, and I then I was living in Istanbul already. Yeah, and then you took this very risky way across the Mediterranean Sea on a boat, and we hear that people die every day there. Yeah, what made you take this dangerous risk there? Yeah, exactly. This is the point. What makes the people put themselves inside the dangerous situation in the sea and everything? What makes me be there, I think it's my dreams. It's what I believe in, my art and my dreams and my future. I want to come to a place where I can build my future and continue. In Germany, we talk about Willkommenskultur, welcome culture. How has the queer community welcomed you in the last year since you arrived? In an amazing way. The queer community in Berlin gave me the biggest support. I had a lot from everyone, trans community, lesbian community, gay community in Berlin. And it's really supporting for new coming queer people to the city. And we heard it before that you're part of a show with discussion and a program, which, and the next show I realized is on the 18th of March in Zülpluck. Can you tell us? Yeah, our next edition about Queens Against Borders, it's after 2 weeks on 18th of March in Zülpluck. And it's hosted by me and Olympia Bukakis, like I said. And we're gonna have a lot of queer and trans refugees performing. So we have about 5 or 6 different, each one they perform their own culture from Iraq, Syria, Lebanon. And I think it's a really interesting party it's gonna be this time. I'm so happy that you're here, and thank you I so hope much. That there'll be lots of people supporting you again. And thank you so much. Yeah, and see you next time at Zülpluck. See you on Zülpluck. Thank you so much. Das war Eldoradio auf Radio 100. Einmal und zum letzten Mal. Und das auf der 88,4 Megahertz. Sag niemals nie, Manuela. Sag niemals nie. Wir haben heute gehört von gefühlt 100 Studiogästen, dass es Eldoradio wiedergeben sollte. Wir haben quasi alles nachgeholt, was in den letzten 26 Jahren nicht lief. So viele Interviews. Und Partytipps im Voraus gegeben. Also ich denke, wir kommen wieder. Ja. Wir kommen wieder, genau. Im Moment sind wir noch im Columbia-Theater am Columbia-Damm. Es geht weiter mit Mr. Blowfish hier bei der Jubiläumssendung von Radio 100. Da steht er schon und drängelt. Wir überziehen ein bisschen. Sorry dafür. Um 20 Uhr geht die Geburtstagssendung los. Kommt alle zahlreich, feiert mit uns hier im Columbia-Theater. 30 Jahre Radio 100, auch wenn es uns schon 26 Jahre lang nicht mehr gibt. Und vergesst eure Unterwäsche nicht. Ihr wisst schon, Manuela Kai. Nein, ich bin ja jetzt fertig. Ich habe fertig moderiert. Ich bedanke mich bei meinen wunderbaren Kolleginnen Andrea Winter, Giselle Apricot und wie gesagt, ich bin Manuela Kai. Ich bedanke mich noch bei der Technik AB, der hier wieder rumstöpselt, bei Tim und bei Ute, die die Regler und Reglerinnen hin und her geschoben haben. Es geht weiter bei 88,4 mit einem wunderbaren Programm, wie gesagt, mit Mr. Blowfish, gefolgt von der Geburtstagsparty. Und jetzt macht mir der AB gleich den Regler zu und schneidet mir die Kehle durch. Es war toll, mal wieder zu senden. Danke an alle Freunde und Freundinnen auch da draußen. Wir feiern jetzt zusammen. Wiederhören. Wasser oder Wodka. Ist das Wasser oder Wodka? Thank you.